Zum 68. Gründungstag der DVJK schickte die Familie des gefallenen chinesischen anti-japanischen Revolutionärs Zhang Weihua am 8. September dem verehrten Genossen Kim Jong-un einen Blumenkorb.